Wenn kein Tier wurde, dann muss ich kein Problem. Sauber! Ganz sauber. Ganz sauber. Ich finde die Sohle wichtig. Sauber, jetzt schon die Sohle. Sie kennen das Land sich weit.